Ich fühle mich manchmal so schrecklich alleine, denn eure Gespräche interessieren mich nicht. Belanglosigkeiten, die den Alltag beherrschen, während anderswo der Krieg ausbricht. Ihr sitzt nur da beim Feierabendbier und glaubt weiter jeder Meinungsmache, wenn sie sich anderswo den Schädel wegbomben. Sagst du mir, es wird nicht deine Sorge? Sag mir, wie lang willst du noch wegsehen, dass das alles der Preis ist für unser Leben, den wir nicht würdig sind? Wie lang willst du noch glauben, dass uns niemand hier anlügt? Sag mir, warum sind deine Augen so blind? Was ein Auge niemals sieht, habe ich schon lang mit meinem Herzen gefühlt. Was deine Seele auch morgen nicht berührt, habe ich schon lange vorher gespürt. Schau dich doch mal um! Generation Fahne ist dein Ohr.